an deiner Art ganz einfach schön zu sein. Die Art und Weise, wie du bist, nur mein. An deine zärtlich Worte, die ungelenk auch klingen können. An dich, dem kleinen Mädchen, das du auch mal warst. An die, die du kannst immer jetzt noch sein. An das, was war und was geheim, dem edlen Charme du offenbarst. Dem Lieben und Liebehaben aus unseren Nächten und den Tagen, dem Rückkehr von dieser Chance. Dem Kind, das wir dann haben, es wird unser angetragen und es hat was von dir und auch von mir. An dich, an diese Torheit, die ich für dich tat, an meine Wut, die ich nicht deuten kann, auch an mein Schweigen und an den Verrat, dann und wann. An dich, an meine Zeit, in der ich suchte dich. Die Eigenschaft, die interessiert dich nicht, dem maglich geneigt bin zu kaschieren und mein Begriff von Possen spielen. Dem Leben und Liebe haben an unseren Nächten, unseren Tagen, ewigen Rückkehr von dieser Chance. Dem Kind, das wir denn haben, es wird unser angetragen und es hat was von dir und auch von mir. An uns, an die Erinnerung, die wir haben werden, zur Zukunft auch und uns zum Heute führt. An die Gesundheit auch von Modern, wen interessiert's? An uns, an unsere Hoffnungen und Illusionen, an unser nächstes, erstes Rendezvous, ans Wohl der liebenden Millionen, die alle sind wie ich und du. Schön zu sein, die Art und Weise, wie du bist, nur mein. An deine zärtlich Worte, die ungelenk auch klingen können. An dich, dem kleinen Mädchen, das du auch mal warst. An die, die du kannst immer jetzt noch sein. An das, was war und was geheim, dem edlen Charme du offenbarst.